der Wind mit Stärke ziehen. Das Schiff schwankt hin und her, am Himmel ist ein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer, oh seht ihn an, oh seht ihn an. Dort zeigt sich der Rabautermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kai Gans, Rosmarin. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Kai Gans, Rosmarin. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kai Gans, Rosmarin. Nur noch zwei. Und ein Taifun riss mich hinfort. Ich lachte nur dabei. Da zog ich mir die Jacke aus und holte alle beide raus. So tun Matrosen ihre Pflicht und fürchten sich nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kai Gans, Rosmarin, wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Kai Gans, Rosmarin. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln